Geht schlafen, geht, macht Feierabend, ihr Sorgen, hört ihr's, legt euch doch, ihr Sorgen, hört ihr's, legt euch doch. Schweigt, schweigt und schreit mir nicht den Kopf noch weiter voll. Ihr habt wahrhaftig hohe Zeit, hier seht ihr die Zufriedenheit, die euch zu Bette leuchten soll. Mein, sagt mir, was verzieht ihr noch? Sagt mir, was verzieht ihr noch? Geht schlafen, geht, macht feiner Abend. Ihr Sorgen, hört ihr's, legt euch doch. Ihr Sorgen, hört ihr's, legt euch doch.